und sagte, geh, mein Kind, die Welt ist weit, da zahlst du keine Miete. Und lange Haare hast du auch geerbt, woran du dich kommt Zeit, kommt Rat, kannst hängen. Ruhig, ruhig, Frau Marthe. Da ich jedoch hier den Beweis noch anders führen kann, als bloß durch sie, die diesen Dienst mir weigert. Und überzeugt bin völlig, dass nur er mir und kein anderer den Krug zerschlug, so bringt die Lust, es kurzhin abzuschwören, mich noch auf einen schändlichen Verdacht. Die Nacht von gestern birgt ein anderes Verbrechen noch als bloß die Krugverwüstung. Ich muss euch sagen, gnädiger Herr, dass Ruprecht zur Konskription gehört. In wenig Tagen soll er den Eid zur Fahne in Utrecht schwören. Ja, die jungen Landessöhne reißen aus. Gesetzt, er hätte gestern Nacht gesagt, was meinst du, Evchen? Komm, die Welt ist groß. Zu Kiste und Kasten hast du ja die Schlüssel. Und sie hätte ein wenig sich gesperrt. So hätte ungefähr, da ich sie störte, bei ihm aus Rach, aus Liebe noch bei ihr, der Rest, so wie geschehen, erfolgen können. Ach, das Rabenaß! Was das für Reden sind! Zu Kist und Kasten! Still! Er austreten! Zur Sache hier. Vom Krug ist hier die Rede. Beweis, Beweis, dass Ruprecht ihn zerbrach. Gut, gnädiger Herr. Erst will ich hier beweisen, dass Ruprecht mir den Krug zerschlug. Und dann will ich im Hause untersuchen. Seht, eine Zunge, die mir Zeugnis redet, bring ich für jedes Wort auf, das er sagte. Und hätt in Reihen gleich sie aufgeführt. Wenn ich von fern geahndet nur, dass diese die ihrige für mich nicht brauchen würde. Doch wenn ihr Frau Brigitte jetzt so ruft, die ihm die Muhm ist, so genügt mir die, weil die den Hauptpunkt just bestreiten wird. Denn die hat glockhalb auf Eif im Garten, merkt wohl, bevor der Krug zertrümmert worden, wortwechselnd mit der Ev ihn schon getroffen. Und wie die Fabel, die er aufgestellt, vom Kopf zu Fuß dadurch gespalten wird, durch diese einzige Zunge. Ihr Hohen Richter, das überlasse ich selbst euch einzusehen. Wer hat mich? Schwester Briggi? Mich mit Ev im Garten? Ihn mit der Ev im Garten, Glock halb Eif, bevor er noch, wie er geschwätzt, um Eif das Zimmer überrumpelnd eingesprengt. Im Wortgewechsel, kosend bald zerrend, als wollte er sie zu etwas überreden. Ach, verflucht, der Teufel ist mir gut. Schafft diese Frau herbei. Ihr Herrn, ich bitte euch, das ist kein wahres Wort, das ist nicht möglich. Oh, wart, Halunke. Hey, der Büttel, Hanfried. Denn auf der Flucht zerschlagen sich die Krüge. Herr Schreiber geht, schafft Frau Brigitte herbei. Hör, du verfluchter Schlingel, du, was machst du? Dir brech ich alle Knochen noch. Weshalb auch? Warum verschwiegst du, dass du mit der Dirne Glock halb auf Eif im Garten schon schawenst? Warum verschwiegst du's? Warum ich's verschwieg? Gottschlag und Donner, weil's nicht wahr ist, Vater. Wenn das die Muhme Brigitte zeugt, so hängt mich. Und bei den beiden sie meint halt dazu. Wenn aber sie's bezeugt... Nimm dich in Acht. Du und die saubere Jungfer Eve dort, wie ihr auch vor Gericht euch stellt, ihr steckt doch unter einer Decke noch. Es ist irgendein schändliches Geheimnis noch, von dem sie weiß und nur aus Schonung hier nichts sagt. Geheimnis? Welches? Warum hast du eingepackt? Warum hast du gestern Abend eingepackt? Die Sachen? Röcke, Hosen, ja, und Wäsche. Ein Bündel, wie es ein Reisender just auf die Schultern wirft? Weil ich nach Utrecht soll. Weil ich zum Regiment soll. Himmeldonner, glaubt er, dass ich... Nach Utrecht? Ja, nach Utrecht. Du hast geeilt, nach Utrecht hinzukommen. Vorgestern wusstest du noch nicht, ob du den 5. oder 6. Tag wirst reisen. Weiß er zur Sache was zu melden, Vater? Gestrenger Herr, ich will noch nichts behaupten. Ich war daheim, als sich der Krug zerschlug. Und auch von einer anderen Unternehmung habe ich, die Wahrheit zu gestehen, noch nichts, wenn ich jedweden Umstand wohl erwäge, dass mein Sohn verdächtig macht, bemerkt. Von seiner Unschuld völlig überzeugt kam ich hierher, nach abgemachtem Streit sein ehelich Verlöbnis aufzulösen und ihm das Silberkettlein einzufordern, zusammt dem Schaupfennig, den er der Jungfer bei dem Verlöbnis vorigen Herbst verehrt.

Nimmermehr, ihr Herrn? Bei meiner Ehre. Und zum Beweise meines Worts, den Ruprecht, wär's so, wie du mir sagst, ich kauf ihn frei. Oh Himmel, wie belog der Böswicht mich. Denn mit der schrecklichen Besorgnis eben quält er mein Herz und kam zur Zeit der Nacht, mir ein Attest für Ruprecht aufzudringen. Bewies, wie ein erlogenes Krankheitszeugnis von allem Kriegsdienst ihn befreien könnte. Erklärte und versicherte und schlich, um es mir auszufertigen, in mein Zimmer. So Schändliches, ihr Herren, von mir fordernd, dass es kein Mädchenmund wagt auszusprechen. Bei der nichtswürdig schändliche Betrüger! Lass den Pferdehuf, mein süßes Kind. Sieh, hätt ein Pferd bei dir den Krug zertrümmert, ich wär so eifersüchtig just als jetzt. Ja, das sag ich auch. Küsst und versöhnt und liebt euch. Und Pfingsten, wenn ihr wollt, mag Hochzeit sein. Seht, wie der Richter Adam, bitt ich euch, bergauf, bergab, als flöhe er Rad und Galgen, das aufgepflügte Winterfeld durchstampft. Was? Ist das Richter Adam? Allerdings. Jetzt kommt er auf die Straße. Seht, wie die Perücke ihm den Rücken peitscht. Geschwind, Herr Schreiber, fort. Holt ihn zurück, dass er nicht übel rettend Ärger mache. Von seinem Amt zwar ist er suspendiert und euch bestelle ich bis auf weitere Verfügung, hier im Ort es zu verwalten. Doch sind die Kassen richtig, wie ich hoffe? Zur Desertion ihn zwingen will ich nicht. Fort. Tut mir den Gefallen. Holt ihn wieder. Sag doch, gestrenger Herr, wo finde ich auch den Sitz in Utrecht der Regierung? Weshalb, Frau Marthe? Weshalb? Ich weiß nicht. Soll hier dem Kruge nicht sein Recht geschehen? Verzeiht mir, allerdings am großen Markt. Und Dienstag ist und Freitag Session. Gut, auf die Woche stelle ich dort mich ein. Ende. Die Erstfassung der Schlussszene. Variant. 12. Auftritt. Die vorigen ohne Adam. Ei, Evchen, wie hab ich heute schändlich dich beleidigt. Ei, Gottsblitz, alle Wetter und wie gestern. Ei, du mein goldenes Mädchen, Herzensbraut. Wirst du dein Lebtag mir vergeben können? Geh, lass mich sein. Ei, ich verfluchter Schlingel. Könnte ich die Hände brauchen, mich zu prügeln? Nimm, weißt du was, hör, tu mir den Gefallen, dein Pätschchen. Hol's der Henker, nimm's und ball's und schlage tüchtig eins mir hinters Ohr. Willst du's mir tun, mein Seel? Ich bin nicht ruhig. Du hörst, ich will nichts von dir wissen. Ei, solch ein Tölpel. Der Lebrecht, denk ich, Schafsgesicht. Und geh, mich beim Dorfrichter ehrlich zu beklagen. Und er, vor dem ich klage, ist es selbst. Den Hals noch judiziert er mir ins Eisen. Wenn sich die Jungfer gestern gleich der Mutter eröffnet hätte züchtiglich, so hätte sie dem Gerichte Schand erspart und sich zweideutige Meinungen von ihrer Ehre. Sie schämte sich. Verzeiht ihr, gnädiger Herr. Es war ihr Richter doch, sie musst ihn schonen. Komm nur jetzt, fort zu Haus. Es wird sich finden. Ja, schämen. Gut, so war's was anderes. Behalt's für dich. Was brauchen wir's zu wissen? Du wirst schon auf der Fliederbank mir eins, wenn von dem Turm die Vesper geht, erzählen. Komm, sei nur gut. Was wir's zu wissen brauchen? So denke ich nicht. Wenn Jungfer Eve will, dass wir an ihre Unschuld glauben sollen, so wird sie, wie der Krug zerbrochen worden, umständlich nach dem Hergang uns berichten. Ein Wort, keck hingeworfen, macht den Richter in meinem Aug der Sünd noch gar nicht schuldig. Nun denn, so fass ein Herz. Du bist ja schuldlos. Sag's, was er dir gewollt, der Pferdefuß. Sieh, hätt ein Pferd bei dir den Krug zertrümmert, ich wär so eifersüchtig just als jetzt. Was hilft's, dass ich jetzt schuldlos mich erzähle? Unglücklich sind wir bald auf immer da. Unglücklich wir? Warum ihr unglücklich? Was gilt's? Da ist die Konskription im Spiele. Herr, wenn ihr jetzt nicht helft, sind wir verloren. Wenn ich nicht? Ifka Gott! Steh auf, mein Kind! Nicht eher, Herr, als bis ihr eure Züge, die menschlichen, die euch vom Antlitz strahlen, wahr macht durch eine Tat der Menschlichkeit. Mein liebenswertes Kind, Wenn du mir deine Unschuldigen bewährst, wie ich nicht zweifle, bewähre ich auch dir meine Menschlichen. Steh auf. Ja, Herr, das werde ich. Gut, so sprich. Ihr wisst, dass ein Edikt jüngst ist erschienen, das von je 100 Söhnen jeden Orts 10 für dies Frühjahr zu den Waffen ruft, der rüstigsten. Denn der Hispanier versöhnt sich mit dem Niederländer nicht und die Tyrannenrute will er wieder sich, die Zerbrochene, zusammenbinden. Kriegshaufen sieht man ziehen auf allen Wegen. Die Flotten rings, die er uns zugesendet, von unserer Staaten Küsten abzuhalten, und die Miliz steht auf, die Tor inzwischen in den verlassenen Städten zu besetzen. So ist es. Ja, so heißt's. Ich weiß. Nun, weiter? Wir eben sitzen, Mutter, Vater, Ruprecht und ich, an dem Kamin und halten Rat, ob Pfingsten sich, ob Pfingsten übers Jahr die Hochzeit feiern soll. Als plötzlich jetzt die Kommission, die die Rekruten aushebt, ins Zimmer tritt und Ruprecht aufnotiert und unseren frohen Streit mit schneidendem Machtspruch, just da er sich zu Pfingsten neigte, für Gott weiß welches Pfingstfest nun, entscheidet. Mein Kind. Gut, gut. Das allgemeine Los. Ich weiß. Dem kann sich Ruprecht gar nicht weigern. Ich denke auch nicht daran. Er denkt nicht dran, gestrenger Herr, und Gott behüte mich, dass ich in seiner Sinnesart ihn störte. Wohl uns, dass wir was Heilges, jeglicher wir freien Niederländer, in der Brust des Streites wert bewahren. So gebe jeder denn die Brust auch her, es zu verteidigen. Müsst er dem Feind im Treffen selbst begegnen. Ich spreche noch, zieh hin, und Gott mit dir. Was werde ich jetzt ihm weigern, da er nur die Welle, die Geebneten in Utrecht vor Knaben soll und ihren Spielen schützen? Inzwischen, lieber Herr, ihr zürnt mir nicht, wenn ich die Main in unserem Garten rings dem Pfingstfest rötlich sehe entgegenknospen, so kann ich mich der Tränen nicht enthalten. Denk ich doch sonst und tue, wie ich soll. Verhüt auch Gott, dass ich darum dir zürne. Sprich weiter. Nun schickt die Mutter gestern mich in gleichgültigem Geschäft ins Amt zum Richter Adam. Und da ich in das Zimmer trete, Gott grüß dich, Evchen. Ei, warum so traurig, spricht er. Das Köpfchen hängt dir ja wie ein Maienglöckchen. Ich glaubte fast, du weißt, dass es dir steht. Der Ruprecht, gell? Der Ruprecht. Je nun, freilich, der Ruprecht, sag ich. Wenn der Mensch was liebt, muss er schon auf Erden etwas leiden. Drauf er, du armes Ding, was wohl gäbst du, wenn ich den Ruprecht dir von der Miliz befreite? Und ich, wenn ihr den Ruprecht mir befreitet? Ei, nun, dafür möchte ich euch schon was geben. Wie fängt ihr das wohl an? Du Närrchen, sagt er, der Physikus, der kann und ich kann schreiben. Verborgene Leibesschäden sieht man nicht. Und bringt der Ruprecht ein Attest darüber zur Kommission, so gibt die ihm den Abschied. Das ist ein Handel wie um eine Semmel. So, sag ich. Ja, so, so. Nun lasst's nur sein, Herr Dorfrichter, sprech ich. Dass Gott der Herr gerade den Ruprecht mir zur Lust erschaffen, mag ich nicht vor der Kommission verleugnen. Der Herzens innerliche Schäden sieht er, und ihn irrt kein Attest vom Physikus. Recht brav. Gut, spricht er, wie du willst. So mag er seiner Wege gehen. Doch was ich sagen wollte, die 100 Gulden, die er kürzlich erbte, lässt du dir doch, bevor er geht, verschreiben? Die 100 Gulden, frag ich? Ei, warum? Was hat's mir für Gefahr auch mit den Gulden? Wird er denn weiter als nach Utrecht gehen? Ob er dir weiter als nach Utrecht geht? Ja, du gerechter Gott, spricht er, was weiß ich, wohin der jetzt so geht? Folgt er einmal der Trommel, die Trommel folgt dem Fähnrich, der dem Hauptmann, der Hauptmann folgt dem Obersten, der folgt dem General und der folgt den Vereinten Staaten wieder. Und die Vereinten Staaten, holst der Henker, die ziehen in Gedanken weit herum. Die lassen trommeln, dass die Felle platzen. Der Schändliche. Bewahr mich Gott, spreche ich. Ihr habt, als ihr den Ruprecht aufnotiert, ja die Bestimmung deutlich ihm verkündigt. Ja, die Bestimmung, spricht er. Speck für Mäuse. Wenn sie die Landmiliz in Utrecht haben, so klappt die Falle hinten schnappend zu. Lass du die 100 Gulden dir verschreiben. Ist das gewiss, frag ich, Herr Richter Adam. Will man zum Kriegsdienst förmlich sie gebrauchen? Ob man zum Kriegsdienst sie gebrauchen will? Willst du Geheimnis, Unverbrüchliches mir angeloben gegen jedermann? Ei, Herrgott, sprech ich. Was auch gibt's, Herr Richter, was sieht er so bedenklich? Sag er's heraus! Nun, was wird das werden? Was das wird werden? Herr, jetzt so sagt er mir, was ihr wohl wisst, dass die Miliz sich einschifft nach Batavia, den eingeborenen Königen dort von Bantam, von Java, Jakatra, was weiß ich, Raub zum Heil der Hager Krämer abzujagen. Was? Nach Batavia? Ich? Nach Asien? Davon weiß ich kein Wort. Gestrenger Herr, ich weiß, ihr seid verbunden, so zu reden. Auf meine Pflicht. Gut, auf eure Pflicht. Und die ist, uns, was wahr ist, zu verbergen. Du hörst's, wenn ich... Ich sah den Brief, verzeiht, den ihr aus Utrecht an die Ämter habt erlassen. Welch einen Brief? Den Brief, Herr. Die geheime Instruktion, die Landmiliz betreffend und ihre Stellung aus den Dörfern rings. Den hast du? Herr, den sah ich. Und darin? Stand, dass die Landmiliz, im Wahn, sie sei zum Innern Friedensdienste nur bestimmt, soll hingehalten werden bis zum März. Im März, dann schiffe sie nach Asien ein. Das in dem Brief selbst. Hättest du gelesen? Ich nicht. Ich las es nicht. Ich kann nicht lesen. Doch er, der Richter, las den Brief mir vor. So, er, der Richter. Ja, und Wort vor Wort. Gut. Nun weiter. Gott im Himmel, ruf ich. Das junge Volk, das blühende nach Batavia. Das Eiland, das Entsetzliche, wo von jedweden Schiffesmannschaft, das ihm naht, die eine Hälfte stets die andere begräbt. Das ist ja keine offen ehrliche Konskription. Das ist Betrug, Herr Richter. Gestohlen ist dem Land die schöne Jugend, um Pfeffer und Muskaten einzuhandeln. List gegen List jetzt. Schaff er das Attest für Ruprecht mir. Und alles gebe ich ihm zum Dank, was er nur redlich fordern kann. Das machtest du nicht gut. List gegen List. Drauf er? Das wird sich finden, spricht er. Evchen, vom Dank nachher. Jetzt gilt es das Attest. Wann soll der Ruprecht gehen? In diesen Tagen. Gut, spricht er. Gut, es trifft sich eben günstig, denn heut noch kommt der Physikus ins Amt. Da kann ich gleich mein Heil mit ihm versuchen. Wie lange bleibt der Garten bei dir offen? Bei mir der Garten, frag ich. Ja, der Garten. Bis gegen 10, sag ich. Warum, Herr Richter? Vielleicht kann ich den Schein dir heut noch bringen. Er, mir den Schein. Ei, wohin denkt er auch? Ich werde den Schein mir morgen früh schon holen. Auch gut, spricht er. Gleich viel, so holst du ihn. Glock halb auf 9 früh morgens bin ich auf. Nun? Nun geh ich zur Mutter heim und harre den Kummer, den Verschwiegenen in der Brust, in meiner Klause durch den Tag und harre bis 10 zu Nacht auf Ruprecht, der nicht kommt. Und geh verstimmt, Glock 10 die Treppe hinab, die Gartentür zu schließen und erblicke, da ich sie öffne, im Dunkel fernhin wen, der schleichend von den Linden her mir naht und sage, Ruprecht? Evchen, heisert es. Wer ist da? Frag ich. Scht, wer wird es sein? Ist er's? Herr Richter? Ja, der alte Adam. Kotzblitz. Er selbst. Kotzt doch nach Wetter. Ist's und kommt und scherzt und kneipt mir in die Backen und fragt, ob Mutter schon zu Bette sei. Seht den Halunken. Drauf ich? Ei, was, Herr Richter? Was will er auch so spät zu Nacht bei mir? Je Närchen, spricht er. Reißt heraus, sag ich. Was hat er hier Glock 10 bei mir zu suchen? Was ich Glock 10 bei dir zu suchen habe? Ich sag, lass er die Hand mir weg. Was will er? Ich glaube wohl, du bist verrückt, spricht er. Warst du nicht heut Glock 11 im Amt bei mir und wolltest ein Attest für Ruprecht haben? Ob ich... Nun, ja. Nun gut, das bring ich dir. Ich sag's ihm ja, dass ich's mir holen wollte. Bei meiner Treu, die ist nicht recht gescheut. Ich muss Glock 5 Uhr morgen früh verreisen und ungewiss, wann ich zurückkehre, liefere ich den Schein noch heut ihr in die Hände. Und sie, nichts fehlt, sie zeigt die Türe mir. Sie will den Schein sich morgen bei mir holen. Wenn er verreisen will, Glock 5 Uhr morgen, davon ja wusst er heut noch nichts, Glock 11? Ich sag's, spricht er, die ist nicht recht bei Troste. Glock 12 bekam ich heut die Order erst. Das ist was anderes, das wusste ich nicht. Du hörst es ja, spricht er. Gut, Herr Richter, so danke ich herzlich ihm für seine Mühe. Verzeih er mir, wo hat er das Attest? Wisst ihr was von der Order? Nicht ein Wort. Vielmehr bekam er kürzlich noch die Order, sich nicht von seinem Amte zu entfernen. Auch habt ihr heute zu Haus ihn angetroffen. Nun. Wenn er log, ihr Herren, konnte ich's nicht prüfen. Ich musste seinem Wort vertrauen. Ganz recht. Du konntest es nicht prüfen. Weiter nur. Wo ist der Schein, sprachst du? Hier, sagt er, Evchen, und zieht ihn vor. Doch höre, fährt er fort, du musst, so wahr ich lebe, mir vorher noch sagen, wie der Ruprecht zubenahmst. Heißt er nicht Ruprecht Gimpel? Wer? Der Ruprecht? Ja, oder Simpel, Simpel oder Gimpel? Ach, Gimpel, Simpel, Tümpel heißt der Ruprecht. Ja. Gottsblitz, ja, spricht er. Tümpel, Ruprecht Tümpel. Hab ich Gott töt mich mit dem Wetternamen auf meiner Zunge nicht Versteck gespielt. Ich sag, Herr Richter Adam, weiß er nicht? Der Teufel soll mich holen. Nein, spricht er. Steht denn der Name hier im Attest noch nicht? Ob er in dem Attest? Ja, hier im Scheine. Ich weiß nicht, wie du heute bist, spricht er. Du hörst's, ich sucht und fand ihn nicht, als ich heute Nachmittag bei mir den Schein hier mit dem Physikus zusammen fabrizierte. Das ist ja aber dann kein Schein, sprech ich. Das ist, nehm er's mir übel nicht, ein Wisch das. Ich brauch ein ordentlich Attest, Herr Richter. Die ist mein Seel heut, spricht er, ganz von Sinnen. Der Schein ist fertig, geh und unterschrieben. Datiert, besiegelt auch und in der Mitte ein Platz, so groß just wie ein Tümpel offen. Den füll ich jetzt mit Dinte aus. So ist's ein Schein, nach allen Regeln, wie du brauchst. Doch ich, wo will er in der Nacht, Herr Richter, hier unterm Birnbaum auch den Platz erfüllen? Gott, Menschenkind auch, Unvernünftiges, spricht er. Du hast ja in der Kammer Licht und Dint und Feder führe ich in der Tasche. Fort! 2 Minuten braucht's. So ist geschehen. Ei, solch ein blitzverfluchter Kerl. Und darauf gingst du mit ihm in die Kammer? Ich sag, Herr Dorfrichter, was das auch für Anstalten sind. Ich werd jetzt mit ihm, da Mutter schläft, in meine Kammer gehen. Daraus wird nichts. Das konnte er sich wohl denken. Gut, spricht er, wie du willst. Ich bin's zufrieden. So bleibt die Sache bis auf ein andermal. In Tagner 3 bis 8 bin ich zurück. Herrgott, sag ich, er in 8 Tagen erst. Und in 3 Tagen geht der Ruprecht schon. Nun, Evchen, kurz. Kurz, gnädiger Herr. Du gingst? Ich ging. Ich führt ihn in die Kammer ein. Ei, Efe. Efe! Zürnt nicht. Nun jetzt, weiter. Da wir jetzt in der Stube sind, 10-mal verwünscht ich's schon, ehe wir sie noch erreicht und ich die Tür behutsam zugedrückt, legt er Attest und Dint und Feder auf den Tisch und rückt den Stuhl herbei sich, wie zum Schreiben. Ich denke, setzen wird er sich. Doch er geht und schiebt den Riegel vor die Türe und räuspert sich und lüftet sich die Weste und nimmt sich die Perücke förmlich ab und hängt, weil der Perückenstock ihm fehlt, sie auf den Krug dort, den zum Scheuern ich bei mir aufs Wandgesimse hingestellt. Und da ich frag, was dies auch mir bedeute, lässt er am Tisch jetzt auf den Stuhl sich nieder und fasst mich so bei beiden Händen, seht und sieht mich an. Und sieht dich an? 2 abgemessene Minuten starr mich an. Und spricht? Spricht nichts? Er, Niederträchtiger, sag ich, da er jetzt spricht, was denkt er auch von mir? Und stoß ihm vor die Brust, dass er euch taumelt. Und Jesus Christus, ruf ich, Ruprecht kömmt. Denn an der Tür ihn draußen höre ich donnern. Ei, sieh, da kam ich recht. Verflucht, spricht er, ich bin verraten. Und springt, den Schein ergreifend, und Dint und Feder zu dem Fenster hin. Du, sagt er jetzt, sei klug und öffne das. Den Schein holst du dir morgen bei mir ab. Sagst du ein Wort, so nehm ich ihn und reiß ihn und mit ihm deines Lebens Glück entzwei. Ach, die Bestie! Und tappt sich auf die Hütsche und auf den Stuhl und steigt aufs Fensterbrett und untersucht, ob er wohl springen mag. Und wendet sich und beugt sich zum Gesimse, wo die Perücke hängt, die er noch vergaß. Und greift und reißt vom Kruge sie und reißt von dem Gesims den Krug herab. Der stürzt, er springt und Ruprecht kracht ins Zimmer. Gott, Schlag und Wetter. Jetzt will reden. Gott, der Allwissende, bezeugt es mir. Doch dieser, schnaubend fliegt er euch durchs Zimmer und stößt mir vor die Brust. Oh, mein Evchen. Ich taumle sinnlos nach dem Bette hin. Verdammter Hitzkopf, du. Jetzt stehe ich noch. Goldgrün wie Flammenrings umspielt es mich und wank und halt am Bette mich. Da stürzt der von dem Fenster schmetternd schon herab. Ich denk, er steht im Leben nicht mehr auf. Ich ruf Heiland der Welt und spring und neige mich über ihn und nehm ihn in die Arme und sage, Ruprecht, lieber Mensch, was fehlt dir? Doch er... Fluch mir! Er wütet. Traf ich dich? Ich weiche mit Entsetzen aus. Der Grobian! Dass mir der Fuß erlahmte. Nach ihr zu stoßen. Jetzt erscheint die Mutter und stutzt und hebt die Lamp und fällt ergrimmt, da sie den Krug in Scherben sieht, den Ruprecht als den unzweifelhaften Täter an. Er, wutvoll steht er, sprachlos da, will sich verteidigen. Doch Nachbar Ralf fällt ihn vom Schein getäuscht und Nachbar Hinz ihn an und Muhme Sus und Lies und Frau Brigitte, die das Geräusch zusammen herbeigezogen, sie alle, taub, sie schmähen ihn und schimpfen und sehen großen Auges auf mich ein, da er mit Flüchen schäumenden beteuert, dass nicht er, dass ein anderer das Geschirr, der eben nur entwichen sei, zerschlagen. Verwünscht, dass ich nicht schwieg, ein anderer, mein liebes Evchen. Die Mutter stellt sich vor mich, blass, ihre Lippe zuckt, sie stemmt die Arme. Ist's, fragt sie, ist's ein anderer gewesen? Und Josef, sag ich, und Maria, Mutter, was denkt ihr auch? Und was noch fragt ihr sie, schreit Muhme Sus und Liese, Ruprecht war's. Und alle schreien, der Schändliche, der Lügner. Und ich? Ich schwieg, ihr Herrn, ich... Log, ich weiß, doch log ich anders nicht, ich schwör's als schweigend. Mein Seel, sie sprach kein Wort, das muss ich sagen. Sie sprach nicht, nein, sie nickte mit dem Kopf bloß, wenn man sie, ob's der Ruprecht war, befragte. Ja, nicken, gut. Ich nickte? Mutter! Nicht? Auch gut. Wann hätte ich... Nun, du hättest nicht, als Muhme Suse vor dir stand und fragte, nicht Evchen, Ruprecht war's, ja genickt? Wie? Mutter? Wirklich nickt ich... Seht. Beim Schnauben, Evchen. Lass die Sache gut sein. Du hielst das Tuch und schneuztest heftig drein. Mein Seel, es schien, als ob du ein bisschen nicktest. Es muss unmerklich nur gewesen sein. Es war zum Merken just genug. Zum Schluss jetzt. Nun war auch heute am Morgen noch mein erster Gedanke, Ruprecht alles zu vertrauen. Ach. Denn weiß er nur der Lüge wahren Grund. Was gilt's, denk ich, so lügt er selbst noch mit und sagt, nun ja, den irdenen Krug zerschlug ich. Und dann so kriegt ich auch wohl noch den Schein. Doch Mutter, da ich in das Zimmer trete, die hält den Krug schon wieder und befiehlt, sogleich zum Vater Tümpel ihr zu folgen. Dort fordert sie den Ruprecht vor Gericht. Vergebens, dass ich um Gehör ihn bitte, wenn ich ihm nah so schmäht und schimpft er mich und wendet sich und will nichts von mir wissen. Vergib mir. Nun lass dir sagen, liebes Kind, wie zu so viel stets tadelnswerten Schritten, ich sage tadelnswert, wenn sie auch gleich verzeihlich sind, dich ein gemeiner, grober Betrug verführt. So? Wirklich? Die Miliz wird nach Batavia nicht eingeschifft. Sie bleibt in der Tat bei uns in Holland. Gut. Denn der Richter log, nicht wahr? So oft... Und also log er gestern mir. Der Brief, den ich gesehen war, verfälscht. Er las mir es aus dem Stegreif nur so vor. Ja, ich versichere es dich. Oh, gnädiger Herr. Oh Gott, wie könnt ihr mir das tun? Oh, sagt... Herr Schreiberlicht, wie lautete der Brief? Ihr müsst ihn kennen. Ganz unverfänglich. Wie es überall bekannt ist. Die Miliz bleibt in dem Land. Es ist eine Landmiliz. Oh, Ruprecht, um mein Leben, nun ist's aus. Evchen, hast du dich wohl auch überzeugt? Besinne dich. Ob ich? Du wirst's erfahren. Stand's wirklich so? Du hörst es alles, alles, auch dies, dass sie uns täuschen sollen, Freund. Wenn ich mein Wort dir gebe. Oh, gnädiger Herr. Wahr ist's. Es wäre das erste Mal wohl nicht. Schweig! Es ist umsonst. Das erste Mal wär's nicht. Vor 7 Jahren soll was Ähnliches im Land geschehen sein. Wenn die Regierung ihn hinterginge, wär's das erste Mal. So oft sie Truppen noch nach Asien schickte, hat sie es den Truppen noch gewagt zu sagen. Er geht... Du gehst, komm! ...wo er hinbeordert. In Utrecht wird er merken, dass er bleibt. Du gehst nach Utrecht. Komm, da wirst du es merken. Komm, Volk, es sind die letzten Abschiedsstunden, die die Regierung uns zum Weinen lässt. Die wird der Herr uns nicht verbittern wollen. Sieht das so arm, dein Busen am Vertrauen? Oh Gott! Gott, dass ich jetzt nicht schwieg. Dir glaubt ich Wort vor Wort, was du mir sagtest. Ich fürchte fast, dass ich mich übereilt. Ich glaub euch ja. Ihr hört's, so wie ihr's meint. Komm fort. Bleib! Mein Versprechen will ich lösen. Du hast mir deines Angesichtes Züge bewährt. Ich will die meinen dir bewähren. Müsste ich auf andere Art dir den Beweis auch führen als du mir. Nimm diesen Beutel. Ich soll... Den Beutel hier mit 20 Gulden. Mit so viel Geld kaufst du den Ruprecht los. Wie? Damit? Ja, befreist du ganz vom Dienst ihn. Doch so schifft die Miliz nach Asien ein, so ist der Beutel ein Geschenk, ist dein. Bleibt sie im Land, wie ich's vorher dir sagte, so trägst du deines bösen Misstrauens Strafe und zahlst, wie billig, Beutel samt Interessen vom 104 terminlich mir zurück. Wie, gnädiger Herr, wenn die... Die Sache ist klar. Wenn die Miliz nach Asien sich einschifft, so ist der Beutel ein Geschenk, ist mein. Bleibt sie im Land, wie ihr es vorher mir sagtet, so soll ich bösen Misstrauensstraf erdulden und Beutel samt wie billig Interessen... Pfui, es ist nicht wahr, es ist kein wahres Wort. Was ist nicht wahr? Da, nehmt ihn, nehmt ihn, nehmt ihn. Wie? Nehmt, ich bitte euch, gnädiger Herr, nehmt ihn! Den Beutel? Oh, Herrgott! Das Geld? Warum das? Voll wichtig, neu geprägte Gulden sind's. Sieh her, das Antlitz hier des Spanierkönigs. Meinst du, dass dich der König wird betrügen? Oh, lieber, guter, edler Herr, verzeiht mir. Oh, der verwünschte Richter. Ei, der Schurke. So glaubst du jetzt, dass ich dir Wahrheit gab? Ob ihr mir Wahrheit gabt? Hm. Oh, scharf geprägte und gottesleuchtend Antlitz drauf. Oh, Jesus, dass ich nicht solche Münze mehr erkenne. Hör, jetzt gebe ich dir einen Kuss. Darf ich? Und einen tüchtigen. Ja, so, das ist brav. Du also gehst nach Utrecht? Ich gehe nach Utrecht und stehe tapfer auf den Wellen Schildwach. Und ich gehe einen Sonntag um den anderen und suche ihn auf den Wellen auf und... Bring ihm im kühlen Topf von frisch gekernter Butter, bis ich ihn einst mit mir zurücknehme. Und ich empfehle meinem Bruder ihn, dem Hauptmann von der Landmiliz, der ihn aufnimmt. Wollt ihr in seine Kompanie? Das wollt ihr tun? Das werde ich gleich besorgen. Oh, guter Herr, oh, wie beglückt ihr uns. Und ist sein kurzes Dienstjahr nun verflossen, so komme ich Pfingsten, die nächstfolgenden, und melde mich als Hochzeitsgast. Ach. Ihr werdet das Pfingstfest übers Jahr doch nicht versäumen? Nein, mit den nächsten Maien blüht unser Glück. Ihr seid damit zufrieden, doch, Frau Marthe? Ihr zürnt mir jetzt so nicht mehr, Mutter, nicht? Warum soll ich dir zürnen, dummer Junge? Hast du den Krug herunter vom Gesims geschmissen? Nun, also, ihr auch, Vater? Von Herzen gern. Nun möchte ich wissen, wo der Richter blieb. Der Richter? Ich weiß nicht, Euer Gnaden, ich stehe hier schon geraume Zeit am Fenster und einen Flüchtling sehe ich, schwarz orniert, das aufgepflügte Winterfeld durchstampfen, als ob er Rat und Galgen flöhe. Wo? Wollt ihr gefälligst euch hierher bemühen? Ist das der Richter? Ja, wer scharfe Augen hätte. Der Henker Holz! Ist er's? So wahr ich lebe. Sieh, Efe, ich bitte dich. Er ist's. Er ist's. Ich seh's an seinem hinkenden Galopp. Der dort den Fichtengrund heruntertrabt, der Richter.